Heute mit dem Dominik. Ja, guten Abend und mit dem Marcel. Ja, hallo, der Martin. Ja, hallo. heute mal ganz schnell abgefeiert. Ja, damit es sich mal lohnt, es auf einen Halb zu hören. So, Errata. Also, Erratum. Ja, ich glaube, es gibt Errata, mir fallen aber keine mehr ein, nur ein Erratum. Und zwar haben wir letztes Mal abgerantet über die Musik-App auf dem iPhone, dass die keine Links mehr anzeigen könne in Podcasts. Hm. Das war falsch. Lustigerweise ist mir das aufgefallen, als ich Fanboys gehört habe, die Folgen nochmal nachgehört habe. Ah, super. Und dann auf einen Link geklickt habe und dann gedacht habe, irgendwas stimmt da doch nicht. Okay, wo sind die Links? Anscheinend an einer anderen Stelle als vorher. Ich hatte ja vorher keine. Ich glaube, vorher waren die unten in der Mitte und zwar dann, wenn die Lyrics nicht angezeigt sind, und jetzt sind sie, wenn die Lyrics angezeigt sind, oben in der Mitte. Und zwar ganz oben, ja. Ja, ja. Aber trotzdem sehr verwirrend, dass die Links da jetzt auch einfach woanders hinwandern, so finde ich. Ja, und wieso auch zu den Lyrics dann wirklich? Weil ja. Muss ja eigentlich nicht. Ich meine, dadurch kann man wenigstens natürlich die Discover in seiner Gänze betrachten, ohne irgendwelche Ablenkung. Aber ja, aber gerade wenn du Bilder reinmachst, ist es ja oft sinnvoll, weil die ja verlinkt sind irgendwie. Ja. Naja, gut. Aber sie sind noch da. Eben. Wir freuen uns. Wir hätten ihr auch zugetraut, dass es nicht so ist. Ja. Auf dem iPad ist es ja wirklich so. Ja, und das ist auch wirklich schlimm. Also wenn du die Lyrics nach unten gescrollt hast, was du ja beim Podcast auch gerne machen kannst, dann siehst du den Link natürlich nicht, weil der Link ist nicht oben so hovermäßig, sondern ganz oben, einfach nur ganz oben in den Geschichten. Ja. Doof, doof, doof. Doof, doof. Alles doof. Naja, aber wenigstens noch ein bisschen was da. Ja. Doof fand ich auch in der Diskussion, die sich gerade gestern vor allem durch die englischsprachige Blogosphäre, wie man so schön sagt, verbreitet hat. Und zwar ging es darum, dass man irgendwie, es wurde festgestellt, wenn man in Manhattan nach Abtreibungsklinik mit Siri sucht, also where can I get an abortion, dann findet Siri da nichts. Ja, und sagt, ich finde hier nicht das, was du suchst. Und wenn man in Washington dasselbe macht, dann findet es nur zwei Einrichtungen, die keine Abtreibungen vornehmen, sondern nur so Familienberatungen mit christlichem Hintergrund machen. Und jetzt hat man das irgendwie als Anlass genommen, da gleich einen Blogartikel drüber zu schreiben, dass das ja bestimmt Zensur wäre und dass Apple da eine Pro-Life-Agenda verfolgt und irgendwie, dass das ja alles Absicht ist und dass das hat bestimmt Methode und die Verschwörung war sofort heraufbeschworen. Und ist rausgekommen, woran es liegt? Ja, es gibt halt Aussagen so von wegen, also Apple macht keine konkreten Aussagen, sondern ist halt noch Beta. Ja? Aber ja, wenn ich mit einer Suchmaschine nicht finde, was ich suche, dann ist es im Zweifel eher so, dass die Daten halt suboptimal sind, die da drin sind und nicht irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple extra irgendwie Abtreibungskliniken zensiert mit Siri, ja, die man auch in Google suchen kann. Also, es gibt einen Blogartikel, der sich die Daten, die Apple da doch sucht, vor allem die yellowpages.com in Amerika ein bisschen genauer angeguckt und da eben festgestellt, dass die Metadaten halt da dementsprechend auch ein bisschen scheiße sind. Und okay. Dass man auch mit yellowpages.com halt, wenn man nach Abortion sucht, in Manhattan nichts findet, sondern dass man da irgendwie nach anderen Health Services suchen muss und dann was findet, da ist halt die Metaverdatung an der Stelle nicht gut genug, dass der dann Siri das Richtige empfiehlt. Die Metaverdatung. Die Metaverdatung. Ja, genau. Also auch wieder wissen, wie die Folge heißt. Ja, ist halt einfach noch so eine Geschichte. Da werden ab und zu komische Ergebnisse kommen bei manchen Fragen. Da ein Politikum draus zu machen auf der Ebene, lohnt sich nicht. Das ist halt irgendwie so, das stelle ich auch in letzter Zeit öfter fest, es ist immer gleich der Reflex, bei allem und jedem Absicht und Verschwörung irgendwie zu unterstellen. Und das finde ich irgendwie schwierig auf Dauer. Ja, es ist die falsche Herangehensweise, um was zu beweisen. Ja. Zu dem Thema hat 343 Max einen sehr lustigen Tweet geschrieben, auch wenn ich die ganze Sache jetzt inhaltlich nicht bewerten kann. Und zwar, oh Gott, ich habe gerade die Hände nicht frei und brauche sofort eine Abtreibungsklinik. Ja, aber ja. Das ist natürlich nicht der Punkt der Diskussion. Ich denke auch, man sollte nicht voreilig Schlüsse ziehen aus solchen Dingen. Aber nachforschen, warum nicht? Tja. Weniger Aufregung ist grundsätzlich eine ganz gute Idee. Von wem stammt denn dieser Lion-Tipp, der hier als nächstes in unserer Agenda? Den hatte ich kurz reingeschrieben, aber den hast du später auch nochmal in einer ganz ähnlichen Situation verlinkt. Also, ich selber bin draufgekommen, weil ja mein iPhone entschwand. Und wenn man jetzt so ein mobiles Apple-Gerät hat, dann kann einem das ja auch passieren, dass einem der Laptop irgendwo liegen bleibt. Und wenn der alles schön encrypted ist und keiner reinkommt, ist es ja schon mal nicht schlecht. Aber man weiß natürlich auch dann nicht, wem das Ding potenziell gehört. Mhm. Und deswegen wollte ich den Tipp nochmal geben, dass man in den Security-Einstellungen vom Mac unter Einstellungen und der Systemeinstellungen einen Text eintragen kann. Seit Lion, glaube ich, ist das Feature drin. Und da kann man halt zumindest schreiben, please contact FUBA oder wie auch immer, dass wenn jemand das Ding findet und nicht klauen will, zumindest eine Möglichkeit hat, mit dir in Kontakt zu treten. Ich hätte jetzt fast gesagt, das ist schon seit Snow Leopard da drin. Echt? Aber ich kann mich täuschen. Ich habe es auf alle Fälle noch nicht gekannt, habe es letztens gehört und fand das einen ganz guten Hinweis. Okay. Genau. Aber mehr ist es auch schon nicht. Ich habe gerade noch ein Thema übersprungen in unserer Liste, nachdem ich irgendwie gedacht habe, dass Erratung steht ganz oben. Wir haben hier noch iTether als Dings. Ja, haben wir. Ja. war halt so eine App-Store-Fuba-Geschichte wieder mal. Habe ich nicht mitbekommen. War ganz kurz im Store, kurz durch die Blogs gegeistert, so, oh, iTether holt's euch jetzt, weil damit's wieder rausgeschmissen werden, was es dann auch prompt wurde, also echt so eine Viertelstunde oder so hat's gehalten. Die Geschichte ist, es ist ein Tethering-Zusatzprogramm, wo du wirklich Tethering machen kannst, ohne eben jetzt Mobile Hotspot vom Provider aktiviert zu haben. Und ja, ich fand es halt ganz interessant, weil es mal so eine Geschichte war, wo eigentlich ganz klar ist, dass das Ding nicht in den App Store darf und es ganz normal durch den Approval-Prozess gekommen ist. Ja. Ja. So, kurz mal. Da ist ja momentan relativ wenig, gerade was so Menschenverstand bräuchte, ist da mitunter momentan ein bisschen wenig redaktionelle Arbeit am Start, habe ich das Gefühl. Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt einfach inzwischen zu viel ist. So, dass es wirklich so ein riesen Abteilungsmob ist und dann gibt's passieren halt dadurch auch mehr Fehler. Hm. So, und tja, also approven selber heißt noch lange nicht, dass es jetzt alles gut ist. Stimmt natürlich, weil man weiß ja nicht, wie viele Tether-Apps so pro Stunde eingereicht werden. Also wie hoch da die Falsch-Positiv-Rate ist, das wäre das Interessante. Ja, ja, den Teil weiß man nicht und auch wirklich nicht, wie viele Leute da und unterschiedliche, nicht zusammenhängende Teams da irgendwie oder Einzelpersonen die Dinge durchwinken oder nicht. Aber ich kann mir schon vorstellen, bei der Größenordnung von Apps und dadurch, dass wir schon auch mal, ich meine, die Woche ist nach wie vor, fühlt sich lang an, aber ich glaube, die Arbeitslast auf diesem redaktionellen Prozess, auch wenn sie noch so vage prüfen, ist, glaube ich, schon immens. Die darf man dann nicht unterschätzen. Und dann, mei, ist halt wieder ein Neuer dran gewesen, hat was durchgewunken. Was ich da immer nicht verstehe, ist, wenn das so mehr oder weniger konstant eine Woche dauert, und das, die Woche dauert es ja meistens nicht eine Woche lang angucken und testen, sondern eine Woche warten und dann einen Tag testen. Warum kann man nicht einmal diese Woche wegschaffen und dann keine Wartezeiten mehr haben? Ich glaube, so einfach ist das nicht mit der Logistik. Ja, aber ist an der Stelle eigentlich schon eine gute Frage, weil wenn es konstant bleibt, dann müsste es eigentlich also so sein, dass Veränderung gesehen. Ja, nach der Argumentation wäre ja jetzt nach der Weihnachtspause dann plötzlich die Wartezeit weg. Ja. Ja. Ist sie aber nicht. Genau. Das heißt, die haben eine Woche länger Weihnachten. Also ich glaube, dass es einen strategischen Anteil gibt, wirklich so ein, zwei Tage einfach mal Puffer, das Ding nicht anzufassen, falls der Entwickler selber noch merkt, er zieht es wieder zurück. Also ich glaube, das passiert einfach mal. Ja, auch für Updates, glaube ich. Meinst du? Einfach so, weil wenn der Entwickler es nochmal zurückzieht, muss ich es gar nicht angucken. Also ja, das ist schon richtig, mal sowas. Ja. Das heißt, ein paar Tage wird es auf alle Fälle dauern, denke ich mir mal, weil so unnötige Arbeit wollen die auch nicht machen. Und ja, und dann ist es halt, glaube ich, je nach Je nach Füllstand. Ja, wie gesagt, also wir hatten auch schon mal so ein, zwei Tage Durchwinkaktionen. Wir hatten auch schon 8, 9. Ja, das ist schon auch so. Es ist nicht so konstant. Es ist nur so, dass sie halt sagen, x Prozent, was glaube ich irgendwann mal 90 waren oder so, kommen halt in 7 Tagen durch oder so oder 95% oder irgendwas steht da. Ja, die Frage ist halt auch, es gibt ja immer noch diesen Fast-Tracking-Modus, wo du irgendwie, jetzt ist ein wichtiges Update hier, gerade mach mal fix. Das musst du ja auch mit reinrechnen, dass da doch eben auch noch Verzögerungen entstehen. So Arzt-Wartezimmer-mäßig. Mhm. Ja, aber das war schon alles eigentlich so ein bisschen App-Store-Approval-Prozess. Angucken. Ja. Jo. Und dann kommen wir zum Aufregerthema der Woche. Ja, ja. Riesenaufregerthema. Ich habe es gerade erst gelesen vorher. Wobei, so groß ist die Aufregung eigentlich gar nicht. Also es gab um solche Themen in der Vergangenheit größere Aufregung, aber egal. Es geht um Carrier IQ. Und ich bin darauf gestoßen vor, weiß nicht, am Mittwoch oder am Dienstag, weiß gar nicht mehr, habe ich einen Blogartikel gelesen von Trevor Eckhart, der sich so ein bisschen mit Android-Sicherheit auseinandergesetzt hat. Mhm. Und da hat er eben auch zwei große Posts über Carrier IQ gemacht und auch ein etwas längliches YouTube-Video zugedreht, wo er das irgendwie alles demonstriert mit angeschlossenem Debugger und irgendwie auch zeigt, was da alles an Daten fließt. Und was dieses Carrier IQ ist, ist ein Programm, das dir dein Carrier, wie es so schön heißt an der Stelle, also Netzwerkbetreiber installiert oder installieren lässt, mit dem der Netzwerkbetreiber sicherstellen will, dass er irgendwie Service optimieren kann. Ja, also ist zumindest so, dass dafür ist es da, irgendwie um zu sehen, wer benutzt mein Netzwerk wie, gerade wo und was muss ich tun, damit mein Netzwerk besser funktioniert. Ja, also so diese O2-Geschichte, die momentan irgendwie auch groß durch die Blogosphäre in Deutschland schwappt, so mit Einzelfall und so, von wegen, wo müssen wir Masten aufstellen, damit irgendwie die Leute besseren Empfang haben, das will man im Prinzip mit Carrier IQ oder das soll man mit Carrier IQ optimieren können wollen. Solche Dinge, ja, aber irgendwie eigentlich schon mehr. Ja, also Netzwerkqualität ist so das Ding, warum man das da installieren, also ist die Motivation, die offiziell irgendwie gilt. Ja, und jetzt hat er sich auf Android, auf einem HTC-Telefon, dieses Carrier IQ so ein bisschen angeguckt und hat festgestellt, da läuft irgendwie so ein Daemon die ganze Zeit, den man nicht beenden kann, der relativ umfangreiche Rechte hat. Also von Audioaufnahmen und UI-Elements, UI-Events abfangen bis irgendwie Daten verschicken und mitbekommen, wenn ich irgendwo hinsurfe, ist da alles dabei. Und man wird auch nicht gefragt, ob man diesem Service diese Rechte übertragen will. Das ist da einfach drauf. Und man wird zwar irgendwie wegen HTC gefragt, ob man dann HTC-Daten übermitteln will und ob man Location-Service einschalten will. So diese ganzen Sachen, die wir ja aus der Location-Gate-Geschichte schon kennen, die sind nach wie vor alle da, wenn man das Telefon neu aufsetzt. Aber man wird nicht gefragt wegen Carrier IQ und das läuft halt einfach. Und man kann es auch nicht ausmachen. Also wirklich so, da läuft irgendwie so gefühlterweise ein Rootkit. Ja, also Rootkit ist halt dann an der Stelle der Begriff, den der Eckhart dann auch verwendet hat, was ihm dann gleich eine Klage der Anwälte von Carrier IQ eingebracht hat, weil die fanden es nicht so toll, dass der da Rootkit so sagt. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen in Wohlgefallen aufgelöst, weil Carrier IQ gerade andere Probleme hat. rein PR-technisch und hat dann davon abgesehen, da irgendwie weiter zu klagen, soweit ich es mitbekommen habe. Aber insgesamt, so das, was er da zeigt, was dieses Programm potenziell alles mitbekäme und auch potenziell speichern oder verschicken könnte, was es wohl nicht tut, aber was es könnte, ist da schon einiges am Start. Also das sind, welchen Knopf ich gerade drücke in beliebiger App, welche App gerade im Vordergrund ist, wo ich mit meinem Server hin, wo ich mit meinem Browser hinsurfe, also auch bis runter zu wirklichen Tastenanschlägen und sowas, ja, genau, oder? Also wirklich genau. Auch so. Also da ist so quasi ein Keylogger potenziell auch drin, ja. Genau. Also ist wahrscheinlich so der Grundgedanke gewesen, wir machen jetzt mal was alles mitbekommt und dann kann man danach ja entscheiden, was man davon braucht. Ja, also so das Bundestrojaner-Dings. So ja, ne? Das also, Gegenteil von Datensparsamkeit an der Stelle. So. Ja. Ich weiß nicht, Datensparsamkeit ist vielleicht das falsche Wort an der Stelle, aber auf jeden Fall halt so ein Diagnostiktool, das halt irgendwie alles kann, um mal sicher zu gehen, dass man auch alles captured. Genau. Ja. Und das ist wohl das Standard-Tool, das dann auf wirklich vielen Android-Geräten und auch auf anderen Telefonen mit ausgeliefert wird. So, ja. Das ist wer dingselt das dann da rein? Wer dingselt das rein? Ja, also bei Android-Telefonen und wohl auch bei RIM und Nokia Geräten dingselt das der Carrier da drauf. Ah ja, okay. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt mein Telefon von Sprint kaufe zum Beispiel, dann dingselt Sprint da dieses Ding rein und schickt mir das Telefon zu. Wenn ich mein Android-Telefon route, ja, dann ist das natürlich weg. Ja, aber die Erika Mustermann, die routet ihr Telefon im Regelfall nicht. Ja, also ja. Es ist irgendwie... mein Vater würde sein Telefon nicht routen und es ist illusorisch anzunehmen, dass es einen Sicherheitsgewinn dadurch gäbe. Genau, aber so wie sich die Situation darstellt, sagt es, dingselt es der Carrier eben rein, mhm. Und entscheidet dann wohl auch, welche Daten wie geschickt werden. So, aber wohl nicht wirklich, welche aufgezeichnet werden. Naja, also das ist eben das Ding, ja. Also das Ding, in diesem konkreten Fall, dass ich angeguckt habe, bei dem HTC Android-Telefon, da läuft dieser Daemon, ne, mhm. tut aber wohl nichts. Ja, vielleicht schickt er ab und zu mal so diese Netzwerkqualität zu Carrier IQ, das lässt sich aber noch nicht genau sagen, was er wie schickt, mhm. weil das ist natürlich verschlüsselt. Ja, könnte man jetzt mit Man-in-the-Middle und Gedöns, aber hat, glaube ich, noch keiner gemacht. Was da an Daten wirklich fließt, strittig. Ne? Es geht, glaube ich, auch keiner ernsthaft davon aus, dass wirklich alle Daten von allen Android-Telefonen, welche Knöpfe sie drücken, wo sie hinsurfen, was sie tippen, dass das alles übers Netz verschickt werden würde oder gelockt werden würde. Das ist natürlich nicht Gegenstand der Diskussion, auch wenn das irgendwie dann teilweise in Blogs auftaucht. Ja. Aber es ist ja irgendwie beunruhigend genug, dass da ein Programm, eine Software läuft, die potenziell von außen dazu angehalten werden könnte, eben jenes zu tun. Genau, kommt ja noch oben drauf. Also wenn er lokal die Daten sammelt, kann man ja immer noch von außen vielleicht eben so steuern oder nicht. Ich weiß nicht, ob das Ding soweit analysiert worden ist jetzt nee. Von ihm, ob das mit drin ist, aber potenziell könnte das ja passieren und ist an sich jetzt schon ein großes Warnsignal. Ja. Richtig. Ja, also an sich beunruhigend, dass da diese Software läuft. Wie gesagt, bei Nokia und RIM soll es wohl ähnlich sein. Da habe ich jetzt allerdings noch nichts Fundiertes zu gelesen. Mhm. RIM sagt, dass sie selber das nicht installieren, ja, was natürlich so ein schönes Hintertürchen ist für ja, aber unsere Carriers machen das schon. Mhm. Und Nokia hat sich, glaube ich, auch noch nicht so wirklich dazu geäußert, ob die Carrier, mit denen Nokia zusammenarbeitet, das installieren. Aber das verstehe ich schon richtig. Also Carrier IQ ist so eine handyübergreifende Firma, die entsprechend genau die dieses für alle baut, genau. Genau, weil sie so wohl der einzige Anbieter der Service-Qualitätssicherungssoftware, nennen wir es mal so, wenn man ja, deren Marketing-Speech ja. wahrscheinlich hinterher direkt anbietet und der auch wirklich von den meisten genutzt wurde in irgendeiner Form oder wird noch sieht so aus, gerade ja. so ja, genau. vielleicht. Mhm. Also unter anderem eben schon auch Apple. Ja, weil es genau. war natürlich, das war also, das, was mich an der Stelle so ein bisschen gewundert hat, weil um das Ganze auf einem iOS-Gerät zu machen, muss es ja direkt von Apple kommen. Alle anderen können ja nicht so viel Zugriff haben. Richtig. Ja. Jetzt ist natürlich da die Frage, was wiederum die Apple-Seite alles mitgelockt hat oder nicht. Angeblich viel weniger. So. Ja, also was ich mir auch vorstellen Apples, kann. Auf iOS-Seite hat man sich das natürlich dann auch gleich angeguckt. Das war dann gefühlt für mich auch der Zeitpunkt, wo es dann auch in die Nachrichten kam, als dann irgendwie iOS mit involviert war in diese Neuigkeit. Auf iOS ist es so, dass unter iOS 5 es wohl nicht mehr so ganz drin ist und unter iOS 4 ist es noch mehr drin, in Anführungszeichen. Ja, also die offizielle Aussage von Apple ist, dass unter iOS 5 sie es langsam rauswerfen und nur noch in bestimmten Produkten es benutzt wird. iOS 4 war es eingebaut. Mhm. Man kann allerdings gucken, was dieses Ding macht und man kann es abschalten. Ja, und das, man kann sich auch angucken, wie das gestartet wird in LaunchD und das wird halt nur gestartet, wenn du in deinen Preferences eben einstellst, ich möchte, wie heißt das, Diagnostics and Usage verschicken. Genau, wirst du auch, wenn du dein Telefon einrichtest, gefragt am Anfang, ob du das eben Apple schicken willst. Genau. Und nur wenn du da ja gesagt hast, läuft das Ding überhaupt und wie sehr dann wirklich Carrier IQ komplett da mitbeteiligt ist und ob das nur Carrier IQ-Daten sind oder wahrscheinlich sind, das ist so eine Mischung. Da kannst du ja reingucken. Also du kannst ja in Settings General About gehen und dann Usage und Diagnostics anklicken. Und dann zeigt er dir zumindest eine Liste an, die du dann glauben kannst oder nicht an Daten, die er verschickt. Mhm. Und da gibt's halt dieses com.aawd. irgendwas und das sind die Carrier-IQ-Daten, die er da potenziell verschickt. Da fallen aber halt auch die Crash-Reports rein von deinen Apps. Ja, also wenn du das ausmachst, dann läuft Carrier-IQ zwar nicht mehr, aber du verschickst auch keinen Crash-Report mehr zurück zu Apple. Ja, also es sind nochmal, Settings About ist es, also erst über genau. Und dann Diagnostics and Usage. Nee, Settings General About, oder? Settings General About, genau. Diagnostics and Usage, im Englischen, im Deutschen natürlich die Entsprechung dann. Und so da oben Don't Send und dann ist alles gut. So. Ja, dann startet Launch die zumindest diese App nicht mehr und dann, also diesen Daemon und dann. Oh, man sieht wirklich die Daten, die sie schicken. Du kannst Daten angucken, von denen sie behaupten, dass sie schicken. Ja, also das musst du natürlich auch glauben, aber. Lustig, das wusste ich ja noch nicht, dass das wirklich eine transparente Liste ist mit, ja, ich habe da, oh, hallo. Ja, das also da habe ich hab es erst in kurzem ausgemacht. Zeugs geschickt. Ah, und dann eben so, auch wirklich so mit Latest Crash P-List, ich kann da wirklich so in die Crashes direkt reingucken, das ist ja direkt praktisch. Also für Entwickler jetzt. Ja. So mit wirklich dem, ja, nicht symbolisiert natürlich, weil hat er nicht, aber, oh, aha, schick. Ja. Aber so insgesamt beunruhigend, dass seltsame Organisationen da irgendwie Software auf mehr oder weniger allen Telefonen laufen haben. Ja. Und dass man auch, dass man egal, was man benutzt, da keinen Sicherheitsvorteil hat und mitunter halt sogar diese Apps mehr Rechte haben, als sie haben sollten. Das kann man festhalten. Alles andere ist, glaube ich, im Wesentlichen aufgeregtes Herumgeschrei zwischen, Achtung, Fanboys. Damit haben wir diese Politik abgeschlossen. Ja. Und kommen zur nächsten. Jetzt geht es weiter mit der großen Politik. Ja, die große Politik. Wie angedeutet hatten die Grünen ja letzte Woche ihren Parteitag. Und sie haben abgestimmt jetzt über die Netzpolitik, also relativ umfangreiches Papier zur Netzpolitik verabschiedet. Okay. Und ist wohl im Großen und Ganzen alles ganz gut gelaufen. Also ganz gut für die Netzpolitik oder? Für gute Netzpolitik. Für gute Netzpolitik. Der ist relativ lang, der Antrag. Ich habe ihn mir nicht komplett durchgelesen. Es gibt so eine Zusammenfassung von einem Grünen, die ist über netzpolitik.org verlinkt. Wie gesagt, also im Groben und Ganzen scheint wohl alles da relativ gut für Netzneutralität etc. pp. Auch die Urheberrechtssachen scheinen jetzt nicht so schlimm geworden zu sein. Eine Formulierung muss ich aber vorlesen, die fand ich sehr, sehr lustig aus diesem Antrag. Und zwar, ich zitiere, wir halten die Nutzung und Verbreitung von urheberrechtlich geschütztem Material ohne Erlaubnis für nicht legitim, sofern dies nicht zum nicht kommerziellen Gebrauch geschieht. Ja. Also das ist, da muss man sich schon fragen, warum formuliert man das so? Also so nicht fünfmal um die Ecke. Und das ist natürlich klar, man formuliert die Aussage so hintenrum, dass sie irgendwie für Urheber jetzt auch noch gut klingt oder für Verwerter, sagen wir es mal so, noch gut klingt oder man sie vielleicht nicht sofort versteht. Man hält sich halt potenziell Optionen offen. Ja, weil wenn ich sage, wie war das? Erstmal Schwierigkeiten, das überhaupt in Sätze zu fassen. Man versteht den Satz überhaupt nicht. Es ist nicht legitim, ohne Erlaubnis. Ja. Wenn es nicht zu nicht kommerziellen Zwecken geschieht. Ja, also Moment, es ist nicht legitim ohne Erlaubnis. Ja, solange es nicht für nicht kommerzielle. Also genau. Also der Punkt ist, das sagt ja noch nichts darüber aus, ob das andere legitim ist oder nicht. Genau. Man könnte jetzt daraus lesen wollen, okay, man darf Material kopieren, wenn man es nicht kommerziell verwendet. Genau, aber das steht dann nicht halt eben so nicht drin. Ja, genau. Aber andersrum steht es auch nicht, oder? Also Nein, nein, aber also es steht auch nicht da, dass zu kommerziellen Zwecken es nicht legitim ist. Genau. Ja? Das steht. Das könnte doch, man, doch, nein, nein, das könnte man implizieren, drin. Aber das steht da nicht explizit. Doch, das steht drin. Es ist auf jeden Fall nicht legitim ohne genau. Erlaubnis. Wir sagen ohne Erlaubnis. Für alle Zwecke ist es nicht legitim, außer vielleicht, wenn es nicht. Genau, naja. Man hätte ein bisschen die Wörter auch, man hätte außer sagen können. Zum Beispiel an der Stelle, es ist so wirklich so. Also ja. wenn man möchte, kann man in Zukunft das Eisen dieses Satzes nochmal einschmelzen und ihn so hinbiegen, wie man ihn gerade haben möchte. Ja, das ist eben der Punkt. Das ja. ist einerseits der Punkt. Also ich denke, es sind so diese zwei Komponenten. Die eine ist natürlich, dass sie die Aussage machen wollen, die eher Verwerter gerne hören, nämlich dass die Nutzung ohne Erlaubnis nicht legitim ist. Also an sich mal, das ist die Aussage, die Verwerter hören wollen. Und da macht man den Zusatz dazu. Das ist einfach nur so ein Politikum auf der Seite. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es schon auch noch die zweite Komponente. Durch diese Formulierung sind einfach wahnsinnig viele Hintertüren, weil die einzige Aussage, die damit wirklich getroffen ist, ist, dass es nicht legitim ist, wenn es nicht für nicht kommerziellen Gebrauch benutzt wird. Ja? Das ist nur ein Punkt und alle anderen, die man da praktisch so mit Aussagenlogik durch die Gegend permutieren könnte, also alle anderen Aussagen da drumherum sind nicht wirklich getätigt worden. Das heißt, es ist da noch unklar. Ja, es ist die Gegenaussage ist unklar. Es ist die Aussage unklar, was passiert mit alles. Ja, alles bis auf diese einen Datenpunkt. Und mal dann gucken. Ist mir noch die dritte Variante eingefallen. Vielleicht formulieren Politiker einfach so. Dass man es nicht versteht? Dass man es nicht versteht. Ich meine, die simpleste Aussage wäre natürlich auch, okay, der das aufgeschrieben hat, hatte einfach keinen Bock mehr, weil er hat so oft so viel formuliert und die Aussage steckt da irgendwie drin und jetzt lasse ich es mal. Ja. Also ich glaube... Gut, das ist jedenfalls nicht sehr bürgernah, aber mit viel Wohlwollen kann man da auf jeden Fall reinlesen, dass... es in die richtige Richtung geht. Also, es geht nicht in die richtige Richtung. Nein, es geht also, ich persönlich habe da ja ein großes Problem bei der Trennung zwischen kommerziell und nicht kommerziell. Ja, weil du hast einfach heutzutage diese Graubereiche, die immer weiter verschwimmen. Ich sehe eher so die Grenze zwischen Großkonzern und Einzelnutzer. Auch schwierig. Aber die ist natürlich genauso wenig klar. Mhm. Ne? Aber ja, da doch dazu muss man ja hier, also wenn da nicht kommerziell steht, kann das auch nicht geschäftsmäßig heißen. Ja, also da ist noch nicht mal eine Gewinnabsicht mit verbunden. Insofern. Also ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe, ist das weiter ausgeführt und da ging es um Gewinnabsicht. Aber das ist jetzt Spekulation. Ja, und ist auch ein schwieriges Feld. Ja. An sich fände ich die Aussage schöner für nicht kommerziellen Gebrauch, ist auch die Nutzung ohne Erlaubnis geduldet. Sowas. Ja, das wäre eine revolutionäre Aussage. Ich meine, die Gegenaussage steckt da drin. Ja. Wir bestrafen die das für kommerziellen Gebrauch machen, also das halten wir für nicht legitim. Das ist drin. Ja. Und das ist eigentlich die falsche Aussage. Die andere so wäre wirklich so das Recht auf, was eher in das Recht auf Privatkopie wieder ableiten würde und so Geschichten. Ja? Naja. Und die Extreme sind natürlich immer klar, ja, ich kopiere jetzt irgendwie ein Werk als Großkonzern und verkaufe das für teuer Geld. Und das andere Extrem ist, ich zeige es meiner Freundin zu Hause. Aber die Bandbreite ist halt wahnsinnig groß dabei. Naja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Dieses Wochenende haben die Piraten Parteitag und ich glaube, am Sonntag folgt die SPD. Ja, und, und da sind auch solche Fragen durchaus wahrscheinlich in der Abstimmung. Also zumindest bei der SPD geht es, glaube ich, um die Netz... Und die Vorratsdatenspeicherung, das hatten wir ja hier schon mal. Bei den Piraten weiß man es nicht genau, weil das mit der Antragsreihenfolge, was da genau behandelt wird, das lässt sich immer schwer absehen. Ich werde heute der Parteitag Abend da wird auch auf alle Fälle zu kurz werden, oder? Wieder. Zu kurz, ja. Genau. Im Sinne von so, das kommt dann auf die Antragsreihenfolge an, was noch alles dran kommt. Ja, genau. Aber du kannst uns ja brühwarm nächste Woche dann. Genau, ich kann dann brühwarm erzählen, was da beschlossen wurde. Genau. Schön. Dann harren wir der Dinge und gucken vielleicht am Wochenende Livestream von diversen Parteitagen. Aber bis dahin holen wir uns erstmal Hörerkommentare an. Und da fange ich an mit dem ersten, der da heißt, das Gastkonto des Grauens. Oh. Hallo, liebe Fanboys, hier ist der Renke aus Göttingen. Und zwar habe ich ein Anmeldekonto, das ich gar nicht haben will. Seit dem Update auf 10.7.2 hat sich irgendwie das Gastkonto bei mir aktiviert. Weiß der Geier warum? Ich hatte es eigentlich ausgestellt, es dürfte da gar nicht auftauchen. Jetzt taucht es wieder auf. Ich muss dazu sagen, vielleicht hilft das ja, ich habe FileVault aktiviert, also Full Disk Encryption, und melde mich im Prinzip also an, bevor der Rechner so richtig loslegt. Ich weiß nicht, ob es damit irgendwie zu tun hat. Vor dem Update war es weg. Ich habe jetzt versucht, es irgendwie nach dem Update es irgendwie wieder auszustellen, und das habe das dann alles da so in Einstellungen wieder weggemacht, wie in den Konten. Und trotzdem taucht es noch auf. Wenn ich mich dann anmelde, versuche mit dem Gastkonto anzumelden, dann sagt er mir, ja, pass mal auf, das machen wir jetzt gerne, aber dann kannst du irgendwie nur den Browser benutzen. Das ist alles ganz komisch, und am liebsten hätte ich, dass dieses Gastkonto da wieder wegkommt. Habt ihr irgendeine Ahnung? Muss ich jetzt neu aufsetzen? Oder ist das ein bekanntes Problem? Oder, ach, hilft mir doch. Falls ihr das tut, sage ich schon mal danke dafür, und bis bald. Ja, da kann geholfen werden. Okay. Und zwar ist das verwirrend. Und doofe UI, aber einfach zu beheben. Nämlich, man kann dieses Gastkonto ja unter User Accounts an- und ausschalten. Und dann sollte man denken, dann ist das weg, wenn man es da wegmacht. Ja. Ist aber nicht so, wenn man Full Disk Encryption anhat, weil dann muss man nämlich in Security unter General auch noch den Ich kann mich in Safari einloggen Modus ausschalten. Da gibt es auch mal ganz unten so ein Häkchen für, ich weiß gar nicht, wie es heißt, irgendwie so Enable Safari Tralala Dingsbums Modus. Den kann man auch noch wegmachen, und dann kommt das nicht mehr. Wollte ich nämlich auch gerade sagen, ich weiß ja nicht, ob das mit jetzt 10.7.2 in irgendwas zu tun hat, weil ich hatte, wie ich Full Disk Encryption angemacht habe, hatte ich das Gastkonto an, und es ging nicht. Ja, es war so irgendwie mit FileVault geht das Gastkonto nicht, wenn du dich mal eingeloggt hast. Aber wenn du praktisch System Start hast, dann hatte ich auch die Option, und vielleicht haben sie das gefixt, dass du jetzt die Gastoption auch hast, wenn du dich nur ausloggst. Deswegen könnte das in 10.7.2 wirklich sein. Und ja, aber dieser andere Modus ist eben eigentlich nicht ein Gastmodus, sondern es ist wirklich der nur Safari, und wir booten da extra nur in Safari, und ansonsten kannst du mit der Maschine nichts tun Modus, der halt mit Line neu dazugekommen ist an sich überhaupt mal, und den man halt an einer anderen Stelle ausschalten muss, und der im Login-Screen trotzdem als Gastmodus auftaucht auch. Ja. Also es hat wohl irgendwie auch so... Es ist nicht ganz stressfrei, wenn man das ausschaltet. Also da verliert man Funktionalität potenziell für den Fall, dass man sein Passwort vergisst, glaube ich. Ich verlinke da mal einen Blogartikel zu, wo das irgendwie ausführlich beschrieben wird, was da potenziell das der Pferdefuß dieser dabei sein kann. Ja. Gut, aber kann man abschalten. Ja, hallo Fanboys, hier ist der Markus. Ich muss euch natürlich erstmal loben. Ihr seid ganz toll, und eine Frage habe ich auch noch. Und zwar, ja, etwas undefiniert, aber ich kann es irgendwie nicht besser fassen. Und zwar habe ich auf einmal und völlig aus dem Nichts ein anderes Verhalten für den Bildschirmzoom, den ich, also dessen Namen ich nicht weiß, aber den ich mit Scroll, also mit Control halten und dann Scrollen aktiviere. Ja, der ist ganz praktisch, weil er nämlich bisher immer die Pixel mir gezeigt hat, wie sie sind, nämlich scharf und glatt und Pixel an Pixel und nicht so eine verwaschene Scheiße, wie es jetzt ist. Ich weiß, kann das auch nicht wirklich auf eine Einstellungsänderung zurückführen. Also ich habe eigentlich dahingehend nichts gemacht, vor allem wüsste ich nicht, wo ich überhaupt da irgendwas einstellen sollte, weil ich, wie gesagt, nicht mehr weiß, wie der Zoom heißt. Ja, jedenfalls ist jetzt alles verwaschen, wenn ich zoome. Und das war früher nicht so. Da konnte ich nämlich schön für zum Design von User Interfaces etc. konnte ich hinzoomen und ja, Borders und Icons und so weiter im Detail angucken. Das geht jetzt nicht mehr, und ja, deshalb wollte ich das gern wieder zurückhaben, und vielleicht wisst ihr da mehr. Ja, das war's von mir. Macht weiter so. Und tschüss. Und tschüss. Auch dem jungen Mann kann geholfen werden. Ja, ja, genau. Und zwar, also erstens, diese ganze Einstellung zu Interface Zoom sind in den Bedienhilfen. Genau. Da kann man die alle detailliert auch einstellen und eher auch die Shortcuts festlegen für die unterschiedlichen Modi, die man da so machen kann. Und eine Geschichte ist eben die Umschaltung zwischen jetzt Smooth also so gekannten glättete Zoom und eben den ganz klaren Pixel-Zoom. Mhm. Ich selber brauche das auch öfter und ist ein super Feature, so mit dem Scroller da mal kurz ins Interface reinzoomen, weil es halt überall geht, auch teilweise zum Video angucken. Und beim Video angucken will ich das Smooth anmachen und ansonsten nicht, deswegen, da gibt es einen Shortcut exakt. Für. Man kann es an der Stelle in den Einstellungen aber auch umstellen. Mhm. Ja. Und den Shortcut weiß ich jetzt auswendig nicht, was ich aber weiß, ist, dass er... Das ist nämlich Alt-Apfel... War das der deutsche? Slash. Ich weiß nicht, ob es der deutsche ist. Das ist nämlich das Problem, weil der deutsche Shortcut hat A, seine Stelle gewechselt von glaube ich, entweder Leopard zu Snow Leopard oder Snow Leopard zu Lion. Mhm. Und B, geht der gar nicht auf der deutschen Tastatur. Also das war so, also, den musste ich mir erst wieder umbelegen auf eine andere Position, damit ich den auch nutzen konnte. Wo man ihn definitiv findet, ist eben in Bedienhilfen gucken. Und dann bei Zoom auf Optionen, da ist so ein Knopf mit Optionen beim Zoom. Und da in der Liste steht dann eben irgendwo Kantenglättung, dass man an- und aushaken kann. Und wo man den Screenshot, den Shortcut dafür findet, der wohl aus Versehen gedrückt worden ist. Sonst merkt man ja auch nicht so, den kann man nämlich auch drücken, während das Ding nicht aktiv ist. Genau. Den findet man im Keyboard. In den Tastatureinstellungen, wo man die ganzen Shortcuts selber definieren kann, da sind die auch alle drin. Ja. Gerade wenn du dein System auf Deutsch benutzt, lohnt sich da auch mal reinzugucken, weil ein paar von den Shortcuts sind wirklich so selten dämlich, dass du sie nicht erreichst. Also auch das nächste und vorheriges Fenster zum Beispiel ist sowas, was ich ganz oft brauche und was auch irgendwann mal die Position gewechselt hat. Das muss ich mir auch immer erst wieder zurück umstellen auf eine andere Position. Genau. Aber auch diese eben Bedienhilfen Shortcuts stehen da alle in der Liste und da kannst du die alle so einstellen, dass du da einen besseren Zugriff erfährst. Okidoki. Ja, und wenn wir jetzt bei Tipps schon sind, mir ist was sehr Ärgerliches, eine sehr ärgerliche Änderung in Google aufgefallen. Okay. Und zwar, wenn du nach einem Suchbegriff suchst und dann auf den Newsreiter oben klickst, dann war das früher so, dass die Suchanfrage erhalten bleibt und der halt News zu dem Begriff sucht. Ja. Und jetzt löscht er dir einfach die Suchanfrage weg. Ja. Super. Kann man umgehen, indem man links in der Leiste auf News klickt. Dann bleibt die erhalten. Wo ist die Leiste links? Ich kenne nur die Leiste oben. Bei Suche gibt es links eine Leiste. Okay. Eigentlich schon immer. Irgendjemand von euch hat das Telefon an, aber vielleicht kann ich das rausschneiden. gut. Bin ich auch schon reingelaufen, ist zum Kotzen. Hoffentlich geht der Workaround für mich auch. Ja. Aber ich habe noch einen Hörerkommentar. Oh, entschuldige. Naja, kein Problem. Hallo liebe Fanboys, hier kommt ein kleiner Hilferuf vom Felix aus Stuttgart. Folgendes Szenario, ich habe ein MacBook Pro, das ist im Netzwerk eingebunden und die Dateifreigabe ist aktiviert. Nun möchte ich auf meinem Windows 7 Rechner, der im gleichen Netzwerk ist, ein paar Dateien bearbeiten. Kein Problem, ich kann sie öffnen, ich kann auch speichern, nur nachdem sie gespeichert wurden, stimmen die Dateirechte nicht mehr. Der Administrator hat noch Lese- und Schreiberechte, aber der Benutzer Everyone, also jeder, hat gar keine Rechte mehr. Das ist mir nämlich gerade aufgefallen, als ich eine PHP-Datei bearbeitet habe und sie plötzlich im Browser nicht mehr aufrufbar war, weil er ja gar keine Rechte mehr dazu hatte. Vielleicht kennt ihr ja eine Lösung für dieses Problem, würde mich freuen. Ansonsten, ihr seid super, das wisst ihr, macht weiter so. Ja, danke. Ich habe ein bisschen recherchiert dazu und ich muss erstmal gleich sagen, wir haben keine Lösung. Okay. Aber ich weiß, woran es liegt. Ja, und wir haben da auch schon im Vorfeld zu geunkt, ja, dass Apple ja seinen eigenen Samba-Server schreibt für Lion. Haben wir vor Lion irgendwie schon, oh mein Gott, was wird da draus werden, gesagt. Und das ist wohl einer der Bugs, der da drin ist, in der eigenen Samba-Implementierung. Wenn man da irgendwie auf einen Windows-Share zugreift, dass da öfter mal die Execute-Permissions verloren gehen. Workaround könnte man, also man könnte das Mac-Verzeichnis per Samba scheren und dann von Windows aus drauf zugreifen, zum Beispiel, oder NFS verwenden oder keine Ahnung, aber so für dieses spezifische Samba-Problem in diese Richtung fällt mir jetzt keine Lösung ein. So. Okay. Ja, also das Einzige, was mir eingefallen ist, aber ich habe nicht recherchiert, großartig ist, dass man ja in den Freigabeeinstellungen oder Sharing heißt es auch, glaube ich, ja, auf Deutsch, zumindest irgendwie die rechte Situation da nochmal angeben kann. Da kann man ein bisschen rumklicken, vielleicht kann man da irgendwas einstellen. Es gab ja früher diesen, alle Zugreifer haben denselben User-Account und dieselben Rechte-Modus, vielleicht wird der irgendwas bewirken, naja, aber man müsste ja alles konkret wissen. Das ist ja eben für den Fall, dass du den Share auf dem Mac hast. Und ich dachte, das Problem wäre jetzt genau andersrum. Das Problem ist, ich habe jetzt gerade eine PNP-Datei von meinem Mac auf Windows editiert. So rum. Ich dachte, Windows greift auf mein Windows, Mac zu. Windows ist der Server und echt? Mac ist der Client. So habe ich es verstanden. Okay, ich habe es andersrum verstanden. Okay. Also, für also im zweiten Mal Client-Server austauschen. Vielleicht das. Ja, und, stimmt, genau. Also praktisch die Seite. Wenn wirklich der Mac der Server ist, was ich jetzt irgendwie beim Hören nicht so wahrgenommen habe, dann kann man da in den Einstellungen mal gucken, ob man da was machen kann. Genau, aber das ist auch irgendwie ein bisschen frickelig und ich weiß nicht genau, ob man da was Sinnvolles einstellen kann. Ja, es gibt auf alle Fälle ein paar Einstellungen dazu. Ja. Ansonsten haben wir hier auch kein Windows 7 Gerät und auch deswegen nicht so die Testmöglichkeit. Naja, und sowas mal schnell gegen zu Samba habe ich so eine Allergie. Aber das ist ja nicht mehr Samba. Ja, CIFS. Egal. Alles doof. Alles doof. Naja, aber das waren die Hörerkommentare für diese Woche. Mhm. Und wir schließen nahtlos an die Verbrauchertipps. Die Verbrauchertipps, meine Damen und Herren. Brauchen so einen Jingle. Verbrauchertipps. Verbrauchertipps. Ich habe umsonst Software und Open Source Software zu empfehlen. Und glaube, dass das so ein Trend ist, der sich dann auch gleich noch fortsetzen. Aber ich empfehle von Bungie. Mhm. Man kennt sie vielleicht. Die sind so ein kleines Softwareentwicklerstudio, die früher für den Mac irgendwie so kleine Spiele geschrieben haben und dann halt irgend so Halo und Halo 2 und Halo 3 rausgebracht haben. Und aber bevor sie Halo 1 bis Schieß mich tot im wahrsten Sinne des Wortes veröffentlicht haben, haben sie was anderes veröffentlicht und damals eben noch für den Mac. Nämlich Marathon. Marathon. Marathon. Und Marathon war ein First-Person-Shooter, so in der Optik von Doom sozusagen. Ja, also so ein bisschen besser als Doom. So besser sogar schon als ja, Doom, fandest du? Ja, fand schon. Okay, aber vielleicht glorifiziere ich Doom auch. Du glorifizierst Doom definitiv. Okay. Aber Marathon war so das Doom auf dem Mac quasi. Mhm. Und es gab drei Teile, irgendwie Marathon ohne Nummer, dann zwei und dann irgendwie, ich weiß gar nicht, wie der dritte hieß, der heißt auf jeden Fall nicht drei, sondern irgendwie Titel, Titel, Titel. Und diese Dinge, die gab es ja jetzt auch vor kurzem für Xbox Live. Da hat man die Texturen noch so ein bisschen hochgedreht und hübscher gemacht. So eine HD-Variante davon gebaut. Aber jetzt neu gibt es das eben auch als Open Source. Und jetzt ganz neu gibt es das auch als 1.0. Ja, also es ist die sogenannte LF1 Engine, die da diese Open Source Implementierung von Marathon ist. Und die gibt es jetzt in der Version 1.0 runterzuladen, auch mit den aufgehübschten Texturen von Xbox Live Arcade. Das heißt, man kann jetzt auf seinem Mac, auf Linux und auf Windows Marathon in HD Anführungszeichen spielen. Okay. Und dem Nostalgiebedürfnis frönen. Okay, gut. Spannend, guck ich mir mal an. Ich habe irgendwann sind die Teile auch mal für umsonst gewesen oder ich weiß nicht, oder ein Teil davon mal für umsonst, das ist schon ein bisschen länger her. Auf der Xbox jetzt, oder? Nee, auf dem Mac, glaube ich, irgendwann mal. Okay. Gab es mal so eins dieser drei Teile als für umsonst rausgehauen. Ja, kann gut sein. Ja. Aber jetzt ist das Ding halt so mit Unterstützung von Bungie im Open Source. Ja, was mir dazu einfällt, so weil du vorher gerade von Doom gesprochen hast, Doom ist ja auch Open Source inzwischen und Doom 3. Doom 3? Ja. Genau. Und es hat jemand eine Bildanleitung für einen Mac veröffentlicht auch, dass man sich das auf den Mac direkt bauen kann. Man braucht immer noch natürlich die Resource-Files von irgendeinem Original-Doom, das man so mal hat, gekauft hat. Ja, so. Mhm. Aber ansonsten gibt es die Anleitung, wie man aus den Open-Source-Files plus Xcode da was macht, was rennt und läuft. Und dann wahrscheinlich auch schon jemanden, der das als Binary zur Verfügung stellt. Das weiß ich aber nicht genau, wer für ähnliche Nostalgie-Fans was guter mit Punkt, ein bisschen mehr Punkt, Handarbeit. Ich such mal, ob ich einen Link finde. Ja, ich kann dir den dann nachher geben. Genau, aber weiter bei Open Source. Ich habe auch Open Source gemacht. Yay. Aber es ist kein Spiel. Es ist also jetzt interessant eigentlich nur für Leute, die Coco auf dem Mac oder auf iOS entwickeln. Und zwar hat mich schon immer genervt, dass es für XML zum Generieren ganz, ganz wenige angenehme Bibliotheken gibt. Und ich habe irgendwie mal auf in meiner Webphase, ich hatte ja meine Webphase, da habe ich mit Ruby on Rails gearbeitet und Ruby on Rails hatte einen supergeilen XML-Generierungsmodus, ja, wo du einfach für XML mehr oder weniger für jeden Tag einen Funktionsaufruf hast und dann da drin was machen kannst und dadurch, wie Ruby funktioniert, eben auch innerhalb dann dieses Tags auch wirklich Code wieder ausführen kannst, um irgendwas zu machen. Also so eine schöne Mischung aus, du siehst klar, was für ein XML hier hierarchisch dann entsteht, plus du hast noch vollkommene Freiheit, was du jetzt wirklich wie segmentierst und wann du was zusammenbaust. Mhm. Und da ist ja jetzt mit Objective-C 2.0 dann auch Blocks, also mit GCD auch Blocks eingeführt haben, konnte man das API-technisch sehr ähnlich in Coco umsetzen und das wollte ich mal machen. Und das habe ich gemacht, das verwenden wir in Circulator, so in Lendromat jetzt. Mist, das eigene Branding versaut. im Lendromat zum Exporten. Und also läuft auf alle Fälle stabil. Es macht noch nicht alles, was es wirklich soll, im Sinne von wirklich den Memory Footprint ganz, ganz klein halten, während es große Dinge baut, beziehungsweise gleich was rausschreiben, wenn es kann. Das kommt darauf an. Also mit einem File-Handle macht es schon, aber wenn man es in den Stream packen will, nicht. Und also man kann da noch weiterarbeiten, da ist noch Potenzial, aber es macht zumindest auf alle Fälle valides XML und macht schönen Code. Und das waren so meine zwei Hauptgeschichten da, weil bei XML ist ja immer gerne mal so das Problem, was passiert jetzt im Grenzfall XY, wenn ich in einem Attribut jetzt ein kaufmännisches Und schreiben will, muss ich das dann escapen oder nicht? Und muss ich die Spitzeklammer auf escapen und wann? Oder wann auch nicht? Wenn ich ein C-Data mache, was mache ich, wenn im C-Data so ein C-Data-Ende kommt? Kann ich das dann überhaupt? Und so Geschichten. Und die sind halt da alle geklärt. Einfach die Library benutzen und dann kommt da valides XML hinten bei raus, kann man Podcast-Feeds machen, Datenmodelle rausschreiben, Google Maps-Locations bauen, whatever. Ja, schöner Code. Und wenn da jemand noch die anderen Sachen reinbauen will, die ich nicht gemacht habe, nur zu, ist auf GitHub, kann man sich saugen, frei verwenden. Genau. Mehr umsonst. Cool. Hurra. Hurra. Und dann habe ich hier noch Tap the Frog. Ja, da wollte ich euch fragen, ob ihr diesem Spiel entgangen seid. Ja. Ja, ja, beide? Ja. Offensichtlich. Okay. Erklär uns doch mal, was Tap the Frog. Das hört sich so ein bisschen pervers an. Ich habe es noch nie gehört. Ja, es ist so diese Schleckkröten. Das hört sich ein bisschen also wie Frosch im Mixer. Ja, das auch. Mir kommt es so vor wie Unkenschlag. Tap the Frog ist eine Sammlung von Minispielen, nicht unlike WarioWare für iOS, die im Moment umsonst ist. Okay. Also man hat irgendwie so, ich glaube 20 oder 25 von diesen einzelnen Leveln. Jedes Level hat ein eigenes Leaderboard. Es geht um Reaktionsgeschwindigkeit, also sie sind von der Dauer her auch so wie die Mario WarioWare Minispiele. Und ja, macht Spaß, kostet nichts. Irgendwie, ich weiß nicht genau, was deren Businessmodell ist. Vielleicht kostet es irgendwann demnächst was. Oder du kannst halt Levels nachkaufen, aber ist schön umgesetzt und ja. Wo denn? Wo denn? Auf iOS. iOS. Auf iPhone und iPad. Als ob es was anderes noch gäbe. Ja, ihr seid doch die Konsolen-Heinis. Ja, stimmt. Stimmt auch wieder. Naja. Aber kurzer Konsumtipp. Konsumtipp. Ist gleich durch, macht Spaß und ja. Sieht gut aus. Darf man da auch Frösche tappen? Ja, tappen. Sehr gut. Aber nur tappen. Mich wundert ja, dass noch niemand die Spielemechanik mit Lecken irgendwie auf den iOS geredet. Lick the Frog? Lick the Frog. Das wäre doch. Ihr seid doch aufgerufen, was. Liebe Hörer. Ja. Bitte in den Store innerhalb der nächsten zwei Monate. Das ist ein Lick the Frog. Also, ihr kennt doch diese halluzinogenen, diese Drogenkröten. Ja, nicht die Hypnotoads, sondern die anderen. Mhm. Und man könnte doch so die Kröte hier und wenn man dann schleckt und wenn man oft genug schleckt, dann wird das irgendwie so bunt und macht Geräusche. Fände ich toll. Ja, könnte jemand von euch umsetzen. Ja. Aber bis das geschieht, verabschieden wir uns mit einer heute etwas kürzeren dem Release-Stress. Mit Leck-Interface. Dem Release-Stress geschuldet etwas kürzeren Folge. Ja, leckery. Und sagen Winke, Winke. Ja. Tschüss. Baba. Sound Blaster Set DMA 1 IRQ 5 Port 330 Driver Loaded into High Memory. Yo, I'd like to give a shout out to all the computer nerds in the motherfucking building. My man DS motherfucking P. My man Big Renard motherfucking Brown. My man MZ motherfucking P. My man Chaotic Mitch B. Let's take it back to the days long before XP, when a double dot access a parent directory, way back in the days of computer history, when renaming files was the most of mystery. Nowadays in the average computer, Joe lacked the ability to recycle, they would be in misery. Thinking back about a quarter of a century before there were DLL files or a registry, back in the infantile stages of rap, before Kevin Mitnick got caught for a bad hat, back before 10 megabit bandwidth, before amateur hackers had modems to uncap, in the glory days when a floppy was floppy and entering commands in a prompt and a black screen was the only way to copy. See, most nerds nowadays would have another fit if they were stuck in a world without a double click. Let's take it back to the days of MS-DOS, when we barely broke the barriers of 640K. Let's take it back to the days of MS-DOS. Fuck these new school computer users of today. Let's take it back to the days of MS-DOS, when we barely broke the barriers of 640K. Let's take it back to the days of MS-DOS. Fuck these new school computer users of today. A lot of you nerds think that you're the nerdiest in the place, but where would you be without a graphical user interface? Where would you be without a My Computer icon, without a taskbar or a control panel to rely on? Let me ask you a question and pretend for a second that you couldn't figure it out by typing in a keyword in a search engine. What would you do if you were at a prompt at DOS, G, and you had to find out your amount of available memory? Yeah, you'd be lost like a file allocation unit. That user-friendly GUI, you too used to it. You think that you're nerdy just because you know how to defrag, but without Windows, you would be in a fucking body bag. So let's take it back to the days of DOS, in the four-color CGA days when things were raw. So what would you do, and where would you be, if the interface for your OS was text, G? Let's take it back to the days of MS-DOS, when we barely broke the barriers of 640K. Let's take it back to the days of MS-DOS. Fuck these new school computer users of today. Let's take it back to the days of MS-DOS, when we barely broke the barriers of 640K. Let's take it back to the days of MS-DOS. Fuck these new school computer users of today. They get processed DOS, because without it the road would not have been paved. There'd be no Windows Explorer, there'd be no net browsers, there'd be no AOL promising you free hours. In fact, there'd be no 3.1 Minesweeper would have never won. Start menu, you'd have none. Young whippersnappers, mouse clicker clackers, you don't know what it's like to do ASM while you live off stupid crackers. I'm from the days before coders ate sushi, back when if you would have mentioned my NS, coders would be like, "Hoo hee." So don't ever front like you wild Bill Gates, or I'll kick your ass key all over the place. Place, place, place. Let's take it back, let's take it back to DOS. Let's take it back, let's take it back to DOS.